Erster damals rief Josua die Rubeniter, Gaditer und den halben Stamm Manasse zusammen. Zweiter er sagte zu ihnen, ihr habt alles befolgt, was Mose, der Diener Jahwes, euch befohlen hat, und ihr habt auch mir bei allem gehorcht, was ich euch aufgetragen habe. Dritter ihr habt eure Brüder lange Zeit bis heute nicht allein gelassen und den Befehl Jahwes, eures Gottes, treu befolgt. Vierter nun hat Jahwe, euer Gott, euren Brüdern Ruhe gegeben, wie er es ihnen versprochen hatte, deshalb kehrt jetzt nach Hause zurück, zu eurem Landbesitz, den euch Mose, der Diener Jahwes, jenseits des Jordans zugewiesen hat. Fünfter achtet aber sehr darauf, die Gebote und Anweisungen zu befolgen, die euch Mose, der Diener Jahwes, gegeben hat, liebt Jahwe, euren Gott, lebt immer nach seinen Regeln, befolgt seine Gebote, bleibt ihm treu und dient ihm von ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Sechster Josua segnete sie und verabschiedete sie, und sie kehrten nach Hause zurück. Siebter Mose hatte der einen Hälfte des Stammes Manasse Land in Basan gegeben. Der anderen Hälfte hatte Josua Land bei ihren Brüdern westlich des Jordans gegeben. Als Josua sie dann nach Hause entlassen und gesegnet hatte, achter kehrten sie mit vielen Schätzen, großem Viehbestand und vielen wertvollen Dingen wie Silber, Gold, Kupfer, Eisen und Kleidern nach Hause zurück. Sie teilten alles, was sie von ihren Feinden erbeutet hatten, mit ihren Brüdern. Neunter die Rubeniter, Gaditer und der halbe Stamm Manasse verließen die anderen Israeliten in Silo im Land Kanaan. Sie gingen in ihr eigenes Land Gilead, wo sie sich auf Befehl Jahwes durch Mose niedergelassen hatten. Zehnter als sie zu den Gelilot am Jordan kamen, die noch im Land Kanaan liegen, bauten die Rubeniter, Gaditer und der halbe Stamm Manasse dort am Jordan einen großen Altar. Elfter da hörten die Israeliten die Nachricht, die Rubeniter, Gaditer und der halbe Stamm Manasse haben einen Altar bei den Gelilot am Jordan gebaut, gegenüber dem Land Kanaan, auf der anderen Seite der Israeliten. Zwölfter als die Israeliten das hörten, versammelte sich die ganze Gemeinde in Silo, um gegen sie zu kämpfen. Dreizehnter danach sandten die Israeliten Pinehas, den Sohn des Priesters Eliasar, zu den Rubenitern, Gaditern und dem halben Stamm Manasse ins Land Gilead. Vierzehnter mit ihm gingen 10 Fürsten, je einer von jedem Stamm Israels. Jeder Fürst war der Anführer der Familien seines Stammes. 15. als sie zu den Rubenitern, Gaditern und dem halben Stamm Manasse ins Land Gilead gekommen waren, sagten sie zu ihnen, 16. die ganze Gemeinde Jahwes lässt euch sagen, was bedeutet diese Untreue, die ihr gegen den Gott Israels gezeigt habt? Warum kehrt ihr euch heute von Jahwe ab, indem ihr einen Altar baut? Warum lehnt ihr euch heute gegen Jahwe auf? 17. ist die Sünde von Peor nicht genug für uns? Wir sind bis heute nicht davon gereinigt, und wegen dieser Sünde kam eine Plage über die Gemeinde Jahwes. 18. Und ihr wollt euch heute von Jahwe abkehren? Wenn ihr euch heute gegen Jahwe auflehnt, wird sein Zorn morgen über die ganze Gemeinde Israel ausbrechen. 19. Wenn euer Land, das ihr als Besitz erhalten habt, nicht rein ist, dann kommt doch in das Land, das Jahwe gehört, wo seine Wohnung ist, und lasst euch bei uns nieder. Aber lehnt euch nicht gegen Jahwe auf und lehnt euch nicht gegen uns auf, indem ihr einen anderen Altar baut, zusätzlich zu dem Altar Jahwes, unseres Gottes. 20. Ist es nicht so, dass Zorn über die ganze Gemeinde Israel kam, als Achan, der Sohn Seras, untreu handelte mit dem Verbotenen? Und nicht nur er allein musste wegen seiner Sünde sterben. 21. Da antworteten die Rubeniter, Gaditer und der halbe Stamm Manasse den Anführern der Stämme Israels, 22. Der mächtige Gott, Jahwe, der mächtige Gott, Jahwe, er weiß es, und Israel soll es auch wissen. Wenn wir dies aus Auflehnung oder Untreue gegen Jahwe getan haben, dann hilf uns heute nicht mehr. 23. Wenn wir einen Altar gebaut haben, um uns von Jahwe abzukehren, oder um darauf Brandopfer, Speisopfer oder Heilsopfer darzubringen, dann soll Jahwe selbst uns bestrafen. 24. Wir haben es nur aus Sorge getan, weil wir dachten, dass eure Nachkommen später zu unseren Nachkommen sagen könnten, was habt ihr mit Jahwe, dem Gott Israels, zu tun. 25. Jahwe hat den Jordan als Grenze zwischen uns und euch Rubenitern und Gaditern gesetzt. Ihr habt keinen Teil an Jahwe. So könnten eure Nachkommen unsere Nachkommen davon abhalten, Jahwe zu dienen. 26. Darum sagten wir, wir wollen ein Zeichen setzen, indem wir diesen Altar bauen. Er ist nicht für Brandopfer oder Schlachtopfer gedacht, 27. sondern er soll ein Zeuge sein für uns, für euch und für unsere Nachkommen. Er soll zeigen, dass wir Jahwe vor seinem Angesicht mit unseren Brandopfern, Schlachtopfern und Heilsopfern dienen wollen. So können eure Nachkommen später nicht zu unseren Nachkommen sagen, ihr habt keinen Teil an Jahwe. 28. Wir dachten, wenn sie später so zu uns oder unseren Nachkommen sprechen sollten, dann wollen wir sagen, seht den Nachbau des Jahwe-Altars, den unsere Väter gebaut haben. Er ist nicht für Brandopfer oder Schlachtopfer, sondern er soll ein Zeuge sein für uns und für euch. 29. Es ist undenkbar für uns, uns gegen Jahwe aufzulehnen und uns heute von Jahwe abzukehren, indem wir einen anderen Altar für Brandopfer, Speisopfer und Schlachtopfer bauen, neben dem Altar Jahwes, unseres Gottes, der vor seiner Wohnung steht. 30. Als der Priester Pinehas und die Fürsten der Gemeinde, die Anführer der Stämme Israels, die ihn begleiteten, die Worte der Rubeniter, Gaditer und Manassiter hörten, waren sie zufrieden. 31. Pinehas, der Sohn des Priesters Eliasar, sagte zu den Rubenitern, Gaditern und Manassitern, heute wissen wir, dass Jahwe unter uns ist, weil ihr diese Untreue gegen Jahwe nicht gezeigt habt. Damit habt ihr die Israeliten vor dem Strafgericht Jahwes gerettet. 32. Danach kehrten Pinehas, der Sohn des Priesters Eliasar, und die Fürsten aus dem Land Gilead, von den Rubenitern und Gaditern, zurück ins Land Kanaan zu den Israeliten und berichteten ihnen alles. 33. Die Israeliten waren mit dem Bericht zufrieden und lobten Gott. Sie dachten nicht mehr daran, gegen die Rubeniter und Gaditer zu kämpfen, um das Land zu zerstören, in dem sie lebten. 34. Die Rubeniter und Gaditer gaben dem Altar einen Namen, denn er ist ein Zeuge für uns und für euch, dass Jahwe Gott ist.